ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Hallo? Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich hab's getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Es ist soweit. Ihr Krimi-Podcast ist endlich zurück. Unsere Sendepause ist beendet. Es hat ein wenig gedauert, aber ab sofort sind wir wieder zur Stelle. Unsere 7. Staffel und die lohnt sich, ich verspreche es Ihnen. Ich brauche eine Spur. Ja, Sir. Neue frische Folgen mit ausgewählten Radiokrimis aus alter Zeit. Warum sollte ich Sie töten? Ja, das ist uns bekannt. Kein Mucks bringt Hörspielklassiker aus den neuen ARD-Funkhäusern, eine Dampfradio-Revue mit Pappmaché-Krimis in Mono. Mal spannend, mal harmlos. Haben Sie ihn gehasst? Ja. Sind Sie sicher? Nein. Und mit unglaublichen Dialogen. Wurde sie mit dem Küchenhandtuch erdrosselt? Es sieht so aus. Gut. Ja. Wir greifen tief in die Archive, jeden Donnerstag, immer zuerst in der ARD-Audiothek. Und unser Auftakthörspiel könnte klassischer nicht sein. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk. Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück, das Sie erschaudern lassen wird. Ein Mystery-Hörspiel mit Gänsehautgarantie. Die Stimme aus dem Grab. Die Stimme aus dem Grab. Und die meldet sich am Telefon. Hallo, James. Entschuldigen Sie bitte, aber die Verbindung ist so schlecht. Hier ist Faye. Was sagten Sie gerade? Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Wer sind Sie? Dieses erstklassige Hörspiel stammt von einer Autorin, die Sie alle kennen. Es ist eines der wenigen Radiostücke der Queen of Crime, Agatha Christie. From London we present Personal Call, a play for radio by Agatha Christie. Personal Call, so hieß die Stimme aus dem Grab im Original. Und es lief natürlich erstmals in England bei der BBC am 31. Mai 1954. Zu dieser Zeit war Agatha Christie längst eine Berühmtheit weit über Großbritannien hinaus. Sie wissen doch, wer ich bin. Monsieur Poirot ist ein Detektiv. Warum sagen Sie ihr nicht, dass ich größte Detektiv aller Zeiten bin? Unübertroffen, der größte, der jemals gelebt hat. Hercule Poirot, Miss Jane Marple, Tommy and Tuppence oder Parker Pyne, so hießen Agatha Christies beliebte Ermittlerfiguren. In 60 Jahren schrieb sie 66 Krimis, über 150 Kurzgeschichten, 6 Liebesromane, 17 Theaterstücke und 5 Hörspiele. Vor 50 Jahren, am 12. Januar 1976, starb sie mit 85 Jahren. Und bevor wir gleich die Stimme aus dem Grab in der famosen Studio 13 Adaption von 1961 hörbar machen, blicken wir zurück. Geboren wird Agatha Christie am 15. September 1890 als Agatha Miller in Torquay, einem eleganten Seebad an der Südküste Englands. Ihr amerikanischer Vater ist Müßiggänger mit einem stattlichen Vermögen, der seine Tage im Club vertrödelt. Die beiden deutlich älteren Geschwister sind weit weg in Internaten. Agatha wächst wie ein Einzelkind auf. Sie hat eine glückliche Kindheit in dem großen Haus mit Garten und beginnt, in der Bibliothek der Eltern zu stöbern. I put it all down to the fact that I never had any education. Alles kam so, weil ich nie ausgebildet wurde, sagte Agatha Christie. In die Schule muss sie nicht. Die Eltern unterrichten sie unsystematisch. Bald denkt sie sich selber Geschichten aus. Ich bin Kriminalbeamter, Miss Marple. Mich interessieren nur Tatsachen. Als sie 11 ist, stirbt ihr Vater, nachdem der durch Fehlinvestitionen einen Großteil seines Vermögens verloren hat. In den nächsten Jahren lebt sie mit der Mutter zeitweise in Frankreich oder Ägypten, weil es dort billiger ist als im mondänen Torquay. 1912 verliebt sie sich auf einem Ball in den Fashion Archibald Christie, den sie zu Beginn des Ersten Weltkriegs heiratet. Ein Flieger des Royal Flying Corps, oberste Luftwaffe. Agatha leistet einen freiwilligen Dienst für das britische Rote Kreuz, zunächst als Krankenschwester, dann als Apothekenhelferin und lernt eine Menge über Gift. Um nochmal zusammenzufassen, nachdem Sie Miss Jacqueline das Morphium gegeben hatten, schlief sie die ganze Nacht. Ist das wahr? Strychnin, Arsen und Blausäure tauchen in Agatha Christies Büchern immer wieder auf. In zwei Dritteln ihrer Romane setzen ihre Mörder seltene Gifte ein. Da während des Krieges viele Flüchtlinge aus Belgien in Torquay leben, erfindet die 26-Jährige einen belgischen Detektiv. Das Spiel ist aus. Ich, Hercule Poirot, bin mir nun völlig darüber im Klaren, wer der Mörder von Madame Doyle und Madame Otterborn ist. Die Geburtsstunde des Hercule Poirot. Sie verfluchter französischer Schnüffler. Belgischer Schnüffler, wenn ich bitten dürfte. Hier hören Sie Peter Ustinov bzw. seine deutsche Stimme Horst Niendorf als Poirot in Tod auf dem Nil, der Verfilmung von 1977. In 33 Romanen und ungefähr noch einmal so vielen Kurzgeschichten ließ Agatha Christie ihn auftreten, aber es brauchte ein Weilchen, bis der belgische Schnüffler bekannt wurde. Obwohl sie ihr Romandebüt, Das fehlende Glied in der Kette, schon 1916 schrieb, fand diese Poirot-Geschichte erst 4 Jahre später einen Verlag. Ich muss herausfinden, was im Dunkel liegt, Mademoiselle. Die Wahrheit. Unterdessen ist Agatha Mutter einer Tochter geworden, die ihr einziges Kind bleibt. Und immer wenn das Geld knapp wurde, setzt sich Christie an die Schreibmaschine. Mit ihrem 6. Buch gelingt ihr der ganz große Wurf. The Murder of Roger Ackroyd, in Deutschland als Alibi veröffentlicht. Ich bin Hercule Poirot. Freut mich sehr. Mein Name ist Dr. Shepard. Ach, Sie kennen doch wohl als Arzt in diesem Ort jeden Menschen. Spätestens seit dieser Poirot-Geschichte ist Christie nicht mehr nur die Queen of Crime oder die Duchess of Death. Jetzt nennt man sie die Queen of Deception, die Königin der Irreführung. Sie müssen sich da geirrt haben, Monsieur Poirot. Bester Dr. Shepard, wenn Sie mich näher kennen, würden Sie das nicht sagen. Hercule Poirot irrt niemals. Dies ist die Radiofassung von 1956 aus dem NDR. Und in der Tat, der Schluss von The Murder of Roger Ackroyd ist so außergewöhnlich, dass dieser spezielle Fall nur in der gelesenen Form, noch besser sogar als Hörspiel, aber weniger als Film verblüffen kann. Bitte lassen Sie über meinen Beruf nichts verlauten. Ich möchte inkognito bleiben. Nicht nur Hercule Poirot, auch Agatha Christie selbst muss ausgerechnet 1926, im Jahr ihres literarischen Triumphes, kurzzeitig abtauchen. Christies Mutter stirbt, Archibald Christie hat eine Geliebte und will die Scheidung, Agatha verschwindet für 11 Tage spurlos und hat diesen wahren Fall nie aufgeklärt. Der Polizei Informationen vorzuenthalten ist ein schweres Vergehen. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, Sie werden mir noch einmal verzeihen. Möchten Sie Tee? Danke, nein. Im April 1928 wird Agatha Christie schließlich geschieden. Kurz darauf geht sie auf Reisen. Orient Express will depart from platform 1 at 9 p.m. Zweimal fährt sie mit dem Orient Express nach Istanbul und weiter über Bagdad nach Ur. Im Para Palace Hotel in Istanbul soll sie 1933 die Inspiration zu ihrem Roman Mord im Orient Express gefunden haben. Der Mord muss dann verübt worden sein von einer Person oder Personen, die im Kurswagen nach Calais waren und infolgedessen jetzt hier im Speisewagen sind. Sie denken, Monsieur? Sie denken, was kann man denn anderes tun in einem Zug, der in einer Schneewehe feststeckt? Das hier ist ein Ausschnitt aus der Verfilmung von Mord im Orient Express von 1974 mit Albert Finney als Poirot, auf Deutsch Klaus Biederstedt. Wenn alle diese Leute hier nichts zu tun haben mit dem Verbrechen, warum haben sie mir dann alle in meinem Verhör so dumme und oftmals so unnötige Lügen aufgetischt? Warum? Am 1. Januar 1934 erschien Murder on the Orient Express. In Deutschland trug der Roman lange den seltsamen Titel Die Frau im Kimono. Ladies and Gentlemen, lassen Sie mich Ihnen nunmehr meine eigene Rekonstruktion der Mordnacht darstellen. Seit der Mord im Orient Express Kinoversion ist dieser Titel auch hierzulande geläufig. Auf ihren Reisen lernt Agatha Christie den 26-jährigen Archäologen Max Mallowan kennen, der schon wenige Monate später um ihre Hand anhält. Agatha Christie wollte kein zweites Mal heiraten, blieb aber mit Mallowan ihr Leben lang zusammen. Sie unterstützt den Archäologen bei seinen Ausgrabungen und hilft bei der Finanzierung der Expeditionen. Christies Bücher spielen jetzt oft an exotischen Schauplätzen. Poirot ermittelt nicht nur im Orient Express, sondern auch in Mesopotamien oder auf dem Nil. Doch Christie selbst machte ihm ernstzunehmende Konkurrenz. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, Sie bekommen Besuch. Eine Miss Marple. Guten Tag, Miss Marple. Sie wollten gerade aufbrechen? Ja. Dann will ich Sie nicht lange aufhalten. Auftritt Jane Marple. Ich denke, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Es wird nur schwer sein, ihm etwas zu beweisen. Ich muss ihn irgendwie dazu kriegen, seine Maske fallen zu lassen. Die etwas schrullige Miss Marple lebt in einem hübschen englischen Dorf und beschäftigt sich mit der menschlichen Natur. Obwohl Agatha Christie sie in viel weniger Büchern auftreten lässt als Poirot, avanciert auch sie zu einer der berühmtesten Figuren der Kriminalliteratur. Mein Name ist Marple, Jane Marple. Da drüben ist unser Pfarrhaus. Dort ist das Schreckliche passiert. Mord im Pfarrhaus ist der erste Roman mit Miss Marple. Können Sie es gut sehen? Schon 1927 hatte Christie ihre Miss Marple vereinzelt in Kurzgeschichten auftreten lassen, aber erst diese lange Erzählung The Murder at the Vicarage macht sie 1930 bekannt. Der Pfarrer hatte guten Grund, den Himmel anzurufen. Vor ihm, über den Schreibtisch gebeugt, lag Oberst Hampton. Der tote Körper rutschte herunter, ihm direkt zu Füßen. Diese Hörspielfassung des Bayerischen Rundfunks von 1970 ist tatsächlich der einzige Miss Marple-Radiokrimi, der in den Funkarchiven der ARD-Anstalten zu finden ist. Ein zweiter, der Tote in der Bibliothek von 1957 aus dem WDR, ist nicht erhalten. Viel prominenter als die Hörspielfassungen wurden ab 1961 die Miss Marple-Filme mit Margaret Rutherford. Tja, Miss Marple, das ist ja eine freudige Überraschung. Guten Morgen, Inspektor. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen, privat? Sie sind doch nicht etwa hier, um mir zu sagen, dass ich schon wieder ein Verbrechen übersehen habe. Genau deshalb bin ich hergekommen. 4 Miss Marple-Kinofilme entstanden zwischen 1961 und 64 in England. Nur der erste, 16.50 Uhr ab Paddington, basierte auf einer Miss Marple-Romanvorlage. Die Filme 2 und 3 brachten Fälle, die ursprünglich Hercule Poirot gelöst hatte. Und die Handlung des vierten Films war komplett erfunden. Es handelt sich um einen Mord? Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Diesmal ist kein Irrtum möglich, Inspektor. Also gut, rücken Sie schon mit der Sprache heraus. Wer hat wen ermordet diesmal? Was den Mörder angeht, so erfordert das natürlich eine sorgfältige Untersuchung. Sein Opfer war der alte Mr. Enderby. Enderby? Das sind doch Hirngespinste. Er ist an einem Herzschlag gestorben. Ja, aber es fragt sich, was die Ursache des unerwarteten Herzschlages war. Ursula Krieg und Harald Junke sind das hier in der deutschen Synchronfassung von Murder at the Gallop, bei uns der Wachsblumenstrauß. Obwohl Agatha Christie der rüstigen Margaret Rutherford immer ähnlicher wurde, mochte sie die Filme nicht. Sie hielt Rutherford für eine Fehlbesetzung. Überhaupt ist sie selten zufrieden mit den Adaptionen ihrer Werke und beginnt deshalb, ihre Bücher selbst für die Bühne zu bearbeiten oder gleich Theaterstücke zu schreiben. Einer von ihnen ist in Gefahr. In Todesgefahr. Ich muss wissen, wer es ist. Mit diesem Stück gelingt Agatha Christie ein Bühnenklassiker, The Mousetrap. Jeder von ihnen war allein, als der Mord begangen wurde. Also hören Sie, Sergeant, Sie reden ja so, als ob wir alle verdächtig wären. Das ist doch absurd. Bei einem Mordfall ist jeder unter Verdacht. The Mousetrap, die Mausefalle. Im November 1952 wurde dieses Theaterstück erstmals im Londoner Westend aufgeführt. Und es läuft dort immer noch, mit Ausnahme zur Zeit der Covid-Pandemie. Es ist also der am längsten ununterbrochen gespielte Theaterkrimi überhaupt geworden. Rekord. Und wir haben hier nicht nur das Motiv zu klären, sondern auch, wer Gelegenheit zur Tat hatte. Und ich muss Ihnen sagen, Sie alle hatten Gelegenheit, es zu tun. The Mousetrap war ursprünglich übrigens ein Hörspiel. Agatha Christie nannte es 3 Blind Mice, 3 blinde Mäuse. Und es wurde 1947 zum ersten Mal bei BBC Radio gesendet. Da gab es die Bühnenfassung und die Buchadaption noch nicht. Christie hat nur wenige Geschichten ursächlich und zuerst fürs Radio geschrieben. Eine davon ist Die Stimme aus dem Grab. Ja, die Stimme aus dem Grab. Dieses Hörspiel hatte ich Ihnen versprochen. In Personal Call nutzte Christie die Möglichkeiten der Radiotechnik, um Spannung zu erzeugen. Ein mysteriöser Telefonanruf bringt alles ins Rollen. Dieser Christie-Krimi ist in England lange unbekannt geblieben. In Deutschland wurden erstaunlicherweise gleich 3 verschiedene Versionen aufgenommen. Alle 1961 bzw. 62 und alle sind erhalten. Wir bringen Ihnen nun die Version, die am 10. Oktober 1961 um 20.45 Uhr erstmals im zweiten Programm des Süddeutschen Rundfunks gelaufen ist. Viel Vergnügen! Ist einfach großartig. Ihr scheint ihr zu bekommen, ja?

Als ich ihn dann gestern zum dritten Mal anrief, war er nicht zu Hause. Worauf Sie dann mit mir sprachen, nicht wahr? Mit Ihnen? Nein, mit Ihnen habe ich niemals gesprochen. Doch, doch, das haben Sie. Sie haben mich doch noch gewarnt. Sie müssen sich irren. Ich habe gestern gleich wieder den Hörer aufgelegt. Aber irgendjemand hat doch gestern mit mir gesprochen. Irgendjemand sagte mir gestern Abend doch, ich solle mit ihm nicht auf diese Reise gehen. Das war doch auch Ihre Stimme. Aber wenn Sie es nicht waren, wer war es denn dann? Die Stimme aus dem Grab von Agatha Christie. Mit Julia Costa als Pamela, Ernst Fritz Fürbringer als James, Edith Herdegen als Fay, Charles Wirtz als Evan, Tessie Kuhls als Mary, Hans-Hermann Schaufuß als Mr. Enderby, Käthe Lindenberg als Mrs. Lamp und Kurt Haas als Inspektor Narracott. Ferner wirkten mit Rita Plum, Uta Rücker, Marianne Simon, Fred Göbel, Otto Preuß, Peter H. Schwert und Walter Thurau. Ton und Schnitt Albert Kuhnle und Ursula Guggenberger. Regie führte Paul Land. Und dieser Agatha Christie-Krimi lief erstmals am 10. Oktober 1961 im Süddeutschen Rundfunk. Die Absage ist, das haben Sie bestimmt erkannt, deutlich jünger. Bitte bleiben Sie ganz ruhig, liebe Hörer. Verlieren nicht auch Sie die Nerven. Es war ja alles nur ein Spiel. Zugegeben, ein wenig verrückt, aber nicht so ernst gemeint. Diese Sätze hört man nur hinter einer alternativen Hörspielfassung von Die Stimme aus dem Grab. Hallo? James? Wer ist dort? Was sagten Sie gerade? Ich bin's. Fay. Ja, Sie erkennen es. Gleicher Text, andere Stimmen. Diese Aufnahme entstand 1962 im Baden-Badener Südwestfunk und ist weitgehend unbekannt, was auch daran liegen kann, dass ein seltsames Rauschen darunter liegt. Wer sind Sie? Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Gisela Höter und Klaus Biederstedt sind hier als Fay und James zu hören. Von wo aus sprechen Sie denn? Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast. Und eben weil diese Version nicht mehr ganz kristallklar daherkommt, ist sie umso gruseliger. Ich hätte gewettet, dass sie noch älter ist, aber in den Unterlagen des heutigen SWR ist 1962 eindeutig belegt. Hallo, James? Wer ist dort? Was sagten Sie gerade? Ich bin's, Fay. Ja, und tatsächlich gibt es, wie Sie hier schon erkennen, noch eine weitere Funkversion von Die Stimme aus dem Grab. Wer sind Sie? Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Sie stammt vom Norddeutschen Rundfunk. Gerda Schöneich und Franz Schafheit-Lien waren diesmal als Fay und James zu hören. Von wo aus sprechen Sie denn? Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast. Der NDR sendete diese Fassung erstmals zu Weihnachten 1961 in seiner Krimireihe Die Jagd nach dem Täter. Alle drei Versionen sind im Grunde identisch. Die längste ist die aus dem Süddeutschen Rundfunk. Sie erinnern sich. Hallo. James. Wer ist doch? Was sagten Sie gerade? Ich bin's, Fay. Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Das war die Fassung, die wir Ihnen komplett präsentiert haben. Wer sind Sie? Von wo aus sprechen Sie denn? Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast. Als der fiese James war, hier Ernst Fritz Fürbringer zu hören. Was ist denn? Also wer zum Teufel ist denn nun wirklich am Apparat? Ernst Fritz Fürbringer war ein bekannter Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. Schon 1929 findet man seinen Namen in der Besetzungsliste eines damaligen Sendespiels. So nannte man Hörspiele, die damals noch direkt übertragen und nie aufgezeichnet wurden. Seine bekannteste Krimirolle spielte Fürbringer 30 Jahre später in drei Kinofilmen nach Edgar Wallace. Haben Sie die Abendzeitung schon gelesen? Mehr als in den Mittagsausgaben steht da auch nicht. Naja, es genügt aber. Hier. Dass London keine saubere Stadt ist, weiß jeder. Aber so viel Staub wie in der Gegend um Scotland Yard wird schwerlich an einer anderen Stelle gefunden werden. Der Grund, in Scotland Yard rieselt der Kalk. Das hier ist Ernst Fritz Fürbringer als Sir Archibald, Chef von Scotland Yard in Der Rote Kreis, einem schwarz-weißen Wallace-Krimi von 1960. Der gefährlichste Erpresser, der je unsere Stadt heimsuchte, muss endlich gefasst werden. Aber die Aufklärung liegt in den Händen von Chefinspektor Parr, ein Mann mit 40 Dienstjahren, somit ein Prunkstück der Polizei. Aber Prunkstücke gehören bekanntlich ins Museum. Schon 1959, im ersten Wallace, Der Frosch mit der Maske, war Ernst Fritz Fürbringer dabei. Und ein Jahr später gleich noch einmal. Das ist ja rührend, dass Sie sich wieder mal sehen lassen. Sir? Sie übertreiben aber jetzt Ihre Eigenmächtigkeiten, Long. Es ist zum Beispiel ganz unmöglich, dass Sie diesen Bankier Monkfort zu mir nichts, dir nichts unten in einer Zelle sperren. Muss der denn wirklich auch erst sterben, bevor Sie an die Bande des Schreckens glauben? Die Bande des Schreckens. Hier traf Fürbringer auf den kommenden Star der Edgar-Wallace-Kinoserie, Joachim Fuchsberger. Bande des Schreckens, Galgenhand, das sind so Ihre Schlagworte. Ich war in Glasgow, Sir Archibald. Die Bande hat leider den Zwillingsbruder von Monkfort erwischt. Hier ist der Bericht darüber, das dürfte Sie interessieren. Was, der ist tot? Ja. Einer der skurrilsten deutschen Kinokrimis. Beinharte Kenner wissen, das ist der Film mit der todbringenden Galgenhand und verheißender Besetzung. Die Bande des Schreckens mit Joachim Fuchsberger, Karin Dohr, Fritz Rasp, Ernst Fritz Fürbringer, Eddie Arendt, Karl-Georg Sebisch, Alf Marholm und Elisabeth Flickenschild. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein. Tja, würde man heute noch über Edgar Wallace sprechen, wenn es die Filme der 60er Jahre nicht gegeben hätte? Ich fürchte nein. Aber würde man heute noch über Agatha Christie sprechen, wenn es die Filme der 60er nicht gegeben hätte? Entschuldigen Sie bitte, Inspektor, Sie kennen doch sicher Agatha Christies bemerkenswerten Roman, Der Wachsblumenstrauß. Der Wachsblumenstrauß habe ich nie gelesen. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Sie den Zusammenhang nicht sehen können. Agatha Christie sollte Pflichtlektüre werden bei allen Polizeibehörden. Als Agatha Christie vor 50 Jahren am 12. Januar 1976 stirbt, erlöschen ihr zu Ehren in den Theatern im Londoner Westend die Lichter. Bis heute sind ihre vielen Krimis und Kurzgeschichten überall präsent. Mit einer Gesamtauflage von weit über 2 Milliarden gilt sie als erfolgreichste Autorin der Literaturgeschichte. Und ganz zum Schluss darf ich Ihnen vielleicht noch als kleine Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen, dass die Stimme aus dem Grab in der Fassung, die wir in dieser Ausgabe wiederholten, für mich nicht irgendein Hörspiel ist. Denn ich weiß nicht, ob Sie diese Signature-Melodie noch kennen. Die Fans von Radiokrimis könnten Bescheid wissen. Sie erklang über Jahrzehnte in der Nacht zum Samstag im Deutschlandfunk aus Köln. Der Mitternachtskrimi wurde mit diesem Indikativ eröffnet. Das war eine Sendereihe zur Geisterstunde, die ab 1968 jede Woche Hörspielkrimis aus allen möglichen Funkhäusern präsentierte. Klassiker und Neues, Gruselgeschichten und manchmal auch Science-Fiction. Es war lange der einzige bundesweit empfangbare Radiokrimi-Termin. Und als ich vor rund 40 Jahren zum ersten Mal den Mitternachtskrimi einschaltete, damals um 23.10 Uhr, erwischte ich just die Stimme aus dem Grab in der Studio 13-Fassung und wusste schlagartig, dass mich Hörspiele dieser Art ab sofort für immer begeistern werden. Der Mitternachtskrimi lief bis 2020, dann wurde die Sendung eingestellt und einige der Klassiker, die wir hier in Kein Mucks wiederholen, sind seinerzeit auch dort gelaufen. Mehr von Agatha Christie, demnächst wieder hier. Im Podcast. Das war die erste Folge von Kein Mucks Staffel Nummer 7. Ab sofort gibt es wieder neue Folgen jeden Donnerstag, immer zuerst und vor allen anderen in der ARD Audiothek. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen angenehme Stunden an Ihrem Ultrakurzwellengerät. Guten Abend. Das Stück Die Stimme aus dem Grab organisierte uns der SWR. Und von dort kommt übrigens auch der Podcast Der römische Traum, eine Anno-Serie. Eine epische Produktion in 9 Folgen nach den Anno-Computerspielen, genauer nach der Städtebausimulation Pax Romana. Als Hörspiel mit großer Besetzung und der Musik des SWR-Symphonieorchesters, hier nebenan in der Audiothek. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Funkhäuser. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.